Übung 7a. Sie haben Rückenschmerzen und suchen einen Arzt. Hören Sie die Texte. Welcher Text beschreibt einen guten Arzt? Text A. Ich habe vorher in der Praxis angerufen und einen Termin vereinbart. Ich musste lange im Wartezimmer warten. Ich habe gefragt, warum es so lange dauert. Die Arzthelferin war sehr unfreundlich. Dann müssen Sie woanders hingehen, hat sie gesagt. Nach 2 Stunden war ich an der Reihe. Der Arzt hat sich angehört, welche Schmerzen ich habe und mich kurz untersucht. Dann hat er mir eine Spritze gegeben und ein Rezept mit 4 verschiedenen Medikamenten aufgeschrieben. Er hat gesagt, ich soll die Medizin nehmen und nach 3 Tagen wiederkommen. Dann gibt er mir noch eine Spritze. Nach 5 Minuten war die Behandlung zu Ende.